Wir schreiben den 26. November 1918. Frankreich feiert den Sieg über Deutschland im Straßburger Münster. L'Alsace est à nouveau française. Das alemannische Quartett. Elsässisches Mundarthörspiel von Martin Graf. Die blau-weiß-rote Fahne flattert vom Turm herunter auf die wunderschöne Stadt. Der Altar ist mit einer Trikolore bedeckt. Marschall Philippe Pétain kniet vor dem Altar. Derselbe Marschall, Held der Nation im Ersten Weltkrieg, wird 22 Jahre später den Waffenstillstand mit Nazi-Deutschland am 22. Juni 1940 in Anwesenheit von Hitler unterzeichnen. Genauso wie er später die französischen Juden mit Hilfe der französischen Polizei in den sicheren Tod schicken wird. Nach dem Frankfurter Vertrag am 10. Mai 1871 hatte Frankreich das Elsass und einen Teil Lothringens nach einem verlorenen Krieg an das Zweite Deutsche Reich abgetreten. Ein Reich, das am 18. Januar 1871 die deutschen Fürsten im Schloss zu Versailles ausgerufen hatten. Der König von Preußen wird zum Kaiser ernannt, Wilhelm I. Das französische Parlament hatte den Vertrag am 18. Mai 1871 abgesegnet. 433 Stimmen dafür, 98 Stimmen dagegen, darunter alle elsässischen Abgeordneten. Den Krieg hatte Kaiser Napoleon III. Ausgelöst. Das Elsass wurde nach dem Westfälischen Frieden 1648 von Louis XIV., dem Sonnenkönig, Frankreich einverleibt. Das Volk wurde nie gefragt. Weder 1648, noch 1871, noch 1918, noch 1940, noch 1945, auch nicht am 1. Januar 2016, als das Wort Elsass einfach ausradiert wurde zugunsten einer Region Grand Est, die von Belgien zur Schweiz reicht und vom Rhein bis kurz vor Paris. Aber bleiben wir bei 1918. Als Dr. Albert Schweitzer über den Rhein radelt, um die geschassten deutschen Kollegen der Straßburger Universität mit Proviant zu versorgen. Ah, der Doktor kommt schon wieder. Monsieur le Préfet will wissen, wie oft dass er niederfährt und was er ihm gebackert. Er schreibt einfach täglich mit Wurst und Käse, wird ihr schwoben. Wie schreibt man Wurst und Käse auf Französisch? Tous les jours, saucisse et fromage. Hat so sich 2S? Na Drogen, na Tierelieb 2S. Bonjour, bin andre. Es wird kälter. Bonjour, Herr Dr. Schweizer. Bonjour, Herr Dr. Schweizer. Pass auf, Herr Doktor. Sind ihr auch weniger Luft? Uff, dann wohl. Merci. Que fait-on avec ce... Comme on dit, Schwetter, Schwetter? Ah oui, le docteur Bosch qui traverse tous les jours le Rhin à vélo pour apporter des paquets de nourriture au copain Bosch, expulsé en Allemagne. Sa femme était allemande et son bon père, le professeur Harry Breslau, recteur de l'université Bosch de Strasbourg, a été expulsé. D'après les notes de la police, ce Schweizer se sent plus allemand que français. Il a d'ailleurs été emprisonné dans le sud de la France jusqu'en été 1918, hein. Mais il était médecin dans une colonie française, Lombardie, en Afrique équatoriale. À surveiller de près, surtout le dimanche. Il est également pasteur à Saint-Nicolas. À vos ordres, monsieur le préfet. Schweizer steht auf der schwarzen Liste. Unsicherer Kantonist, deutschfreundlich, kein Patriot. Am 1. Dezember 1918 werden die Pfarrer von der elsässischen Kirchenleitung aufgefordert, im Gottesdienst Gott für den Sieg über Deutschland zu danken. Schweizer arbeitet als Hilfspfarrer in der Nikolaikirche in Straßburg, noch predigt er auf Deutsch. Die Elsässer sprechen in ihrer Mehrheit nicht Französisch. In derselben Kirche hatte er 1908 Theodor Heuss, den späteren ersten Bundespräsidenten, und Elie Knapp getraut. Die Geheimpolizei schreibt mit. Liebe Gemeinde, jetzt, wo wir auf den Krieg als etwas Vollendetes zurückblicken, stehen die, die geopfert wurden, als eine Schar, in der es keine Unterschiede von Waffen und Nationen mehr gibt, als Menschen, die in Leid und Schmerz geeint sind, vor uns und fordern was von uns. Oh merde, j'ai cassé mon crayon. Zu gering. Passe mal, tiens. Fais attention. Beurteilte man das Menschenleben, diesen geheimnisvollen, unersetzlichen Wert. Zu leichtsinnig sprach man vom Krieg und dem Elend, das er bringt. Man war gewohnt, so und so viel Menschenleben in Rechnung zu setzen und verherrlichte und besang diese Unmenschlichkeit. So kam, was kommen musste. Aber tausend und tausendfach schwerer, als man es sich vorgestellt hatte. Und so hässlich und grausam, so voll Elend und Jammer, dass keine Verherrlichung mehr möglich ist, sondern noch Schmerz und Entsetzen bleiben. Ehrfurcht vor dem Menschenleben, vor dem kleinsten und unscheinbarsten, sei das eiserne Gesetz, das hinfort die Welt regiere. Hm. Tu as tout compris? Non, mais il n'a pas remercié Dieu pour la victoire de la France sur l'Allemagne. Monsieur le préfet ne va pas être content. Je t'ai dit, c'est un vrai Alsacien Bosch. Écoute, on fait notre boulot, c'est tout. Die Polizisten notieren, dass Schweizer sich nicht bei Gott für den Sieg Frankreichs über Deutschland bedankt hat. Albert Schweitzer überwacht den Bau seines Hauses in Königsfeld im Schwarzwald, wo er vor dem Krieg die Flitterwochen mit Helene verbracht hat. Die Schwarzwaldluft wird ihr gut tun, da sie an Tuberkulose leidet. René Schickele, 8 Jahre jünger als Schweitzer, bekannter Autor aus dem Elsass, Pazifist, Freund der Dadaisten, verbrachte den Ersten Weltkrieg in der Schweiz, genauso wie Hans Arp. Genauso wie bei Schweitzer und Arp zögerte Monsieur le Préfet, Vertreter der Pariser Regierung, ihm den französischen Pass zu schenken, weil er als Feigling galt. Kriegsdienstverweigerer wurden im Ersten Weltkrieg erschossen. Erst unter Premierminister Lionel Jospin wurden sie 1998 rehabilitiert. Schickele, genauso wie Schweitzer, baute sich ein Haus im Schwarzwald, und zwar in Badenweiler, mit Blick auf die Vogesen. Er fährt nach Königsfeld, um Schweitzer zu besuchen. Das Land der Vogesen und das Land des Schwarzwaldes sind wie die zwei Seiten eines aufgeschlagenen Buches. Ich sehe deutlich vor mir, wie der Rhein sie nicht trennt, sondern vereint, indem er sie fest zusammenhält. Die eine der beiden Seiten weist nach Westen, die andere nach Osten. Auf jeder steht der Anfang eines verschiedenen und doch verwandten Liedes. Schickele hatte nach dem Krieg die Nase voll von den Hurra-Patrioten. Diese Elsässer, die ein paar Wochen vor Kriegsende dem Kaiser zujubelten und jetzt in Bleu-Blanc-Rouge-Laken schliefen, obwohl sie nicht einmal richtig Französisch sprechen konnten. Albert Schweitzer, auf Elsässisch Bäri genannt, nagelt das Motto des Hauses in Königsfeld über die Tür. Dieses Haus ist mein und doch nicht mein. Salut, Bäri. Salut, René. Ich bin gleich fertig. Kein Problem, Bäri. Heute nicht in den Finger. Mach dir keine Sorgen, René. Ich habe in Lambarene Tag und Nacht das Spital zusammengenagelt. Dieses Haus ist mein und doch nicht mein. Wer nach mir kommt, bleibt auch nicht rein, denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Der Spruch kennt ihr euch in Badenweiler und Hüsnauge. Keiner von uns weiß, wie es Leben wieder geht. Die Heimat ist für mich eine Utopie, René. Ich habe nicht nur eine Heimat. Leider ist für die meisten Leute die Heimat eine Falle. Eine Falle? Ja, Ein Fall für Nationalismus, ein Piège. Klar bin ich, ein Piège. Da bin ich d'accord. Guten Tag, René. Bonjour, Hélène. Kaffee oder Tee? Kaffee. Avec un peu de lait, wenn's beliebt. Avec plaisir. Hm. Ich setz mich immer ans Klavier oder an die Ochle, voraus ich mit meinem lieben Freund einfach Gott und einfach die Weltbobbel, willst du was sagen. Die Musik faltet mich auseinander und öffnet mir die geballte Faust. Goethe? Ja, Goethe. René, es ist ein Stück Kugelhopf übrig. Merci, Hélène. Hast du ihn geboren? Natürlich. Lecker, lecker. Wieso, Beri, hast du dein Haus nicht im Elsass gebaut? Ich kenn's spa, wo du aufgewachsen bist. Hélène braucht frische Luft wegen seinem Asthma. Wenn du wo gehst, ist doch die Luft gerade so frisch wie im Schwarzwald. Das stimmt schon. Aber die Franzosen sind mir noch im Krieg auf die Nerven gegangen. Ich bin zwar automatisch Franzose geworden, als reiner Elsasser, Kategorie A. Aber Hélène hat schon Ärger bekommen. Es ist in der Kategorie D, weil seine Eltern beide Schwaben sind. Sind doch Bobben. Der Professor Harry Breslau ist doch als Rektor von der Universität über Nacht ausgewiesen worden. Stell dir mal vor, als alter Mann mit ein paar Kilo Gepäck. Das ist doch eine Schande. Ja, das ist eine Sollerei, Beri. Herr Doktor, Frau Doktor hat Eier bestellt. Oh, merci, Maria. Gang nur ins Haus, Hélène ist heim. Sie sind ganz frisch. Oh, das glaube ich sofort. Aber René, warum bist du in der Schwarzwald ausgewandert? Als Chefredakteur der Straßburger Nachrichten hattest du doch im Elsass eine schöne Zukunft gehabt. Schöne Zukunft, wir müssen lachen. Wir sind die Elsass auf die Nerven gegangen, weil sie wie patriotischen Vollidioten in ein paar Minuten Französisch geworden sind. Ein paar Wochen vorher haben sie noch vom Kaiser geträumt. Und jetzt werden sie sich wundern, dass nicht die Pariser sogar die elsässische Zunge abschneiden. Außerdem haben wir sogar das Parlament verloren, wo der Kaiser in 1911 geschenkt hat. Von meinem Haus aus in Badenweiler sehe ich die Vogesen. Ich kämpfe aber widerst für ein geistiges Elsässertum. Nee, das ist alles schön und recht, René. Aber ist das so wichtig? Hör einmal, die Chineser will auch sehen. Die reden von der Menschheit als Ganzes. Nicht von den Chinesen, von den Schwaben oder von den Franzosen. Was bringt das den Elsasser, wenn sie einen eigenen Staat gründen können? Wie die Kommunisten nämlich Eugen fordern? Ja, sogar der Lenin hat wollen, dass Elsass ein Staat wird für sich. Das bringt nur einen neuen Krieg, wo es da. Sogar einen Bürgerkrieg. Ich habe nicht gesagt, dass ich einen neuen Staat will gründen mit einem kleinen Elsass. Du hast dich schon recht. Aber mehr Elsasser sollten für Europa kämpfen als Gedankenschmuggler zwischen Frankreich und Deutschland. Du musst deinen Blick weit über die Grenze richten, René. Was ist das, Frankreich, Deutschland? Sonst gewinnt nur wieder der Nationalismus. Oi, der Deutsch-Französisch-Nationalismus ist erkrankt. Die Ehrfurcht vor dem Leben ist die einzige Lösung. Beri, hast du vielleicht einen guten Schnaps aus dem Elsass? Hélène! Hélène! Bring uns doch einen Schnaps, einer vom Machtler, von Genspa. Du sollst nicht so viel Schnaps trinken, Albert. Nur für die Verdauung, Lene. Die Choucroute, die wir vorgestern im Heiligen Grab in Straßburg gegessen haben, war etwas deftig, habe ich gleich dem Robert gesagt. Das ist eine elsässische Ausrede. Du, René, man redet schon eine Weile von einem jungen Philosoph in Freiburg. Martin... Heidegger. Ja, genau, Martin Heidegger. Ich hatte Lust, bevor ich auf Afrika abreise, für eine Vorlesung teilzunehmen. Vielleicht könnten wir miteinander angehen, was meinst du? Gern, Beri, natürlich. Da, ihr lieben Elsässer, dann besauft euch. Aber, Hélène, allez, merci. Es gilt, René. Es gilt. Natürlich komme ich mit, obwohl ich so philosophischen Kopf habe wie du, Beri. Oh, komm jetzt. Jeder Mensch ist ein Philosoph. Heute reden wir über die Phänomenologie, also das Erscheinen der Phänomene, Phänomeo. Phänomenologie ist Zugangsart zu dem und die ausweisende Bestimmungsart dessen, was Thema der Ontologie werden soll. Ontologie ist nur als Phänomenologie möglich. Das hat euch der Edmund Husserl schon geschrieben. Das möchte ich mir später erklären. Ich bitte auch die älteren Herrschaften in der letzten Reihe auf Zwiegespräche zu verzichten. Der phänomenologische Begriff von Phänomen meint als das sich zeigende, das Sein der Seienden, seinen Sinn, seine Modifikationen und Derivate. Das verstand ich nicht. Das Seiende versteckt sich in jedem Dasein. Zum Beispiel ist die Minute der Spruch elsassisch in deinem Dasein versteckt. Aber weil der Franzose uns Elsässer die Minute der Spruch verbieten, wir möchten das Seiende im Dasein aufdecken. Verstehst du mich? Ich bitte die Herrschaften, den Saal zu verlassen. Ich habe sie erkannt, Dr. Schweitzer und Herr René Schickele, der sich im Krieg für das Vaterland in den Schweizer Alpen versteckt hatte. Wir gehen schon, ja, Monsieur le Professeur. In Deutschland spricht man Deutsch. Du, ich habe Rendezvous mit dem Klaus Gülker von Radio Freiburg. Kennst du ihn? Ja, vom Namen her. Liebe Freunde von Hüben und Rüben, live aus dem Freiburger Münster mit dem dreifachen Dr. Albert Schweitzer. Herr Dr. Schweitzer, Sie sind nicht nur Arzt, Theologe und Philosoph, Sie sind auch ein begnadeter Orgelbauer, der sowohl in der deutschen als auch in der französischen Orgel heimisch ist, richtig? Wir Franzosen und Deutsche müssen unsere Talente vereinen, Herr Gülker. Ja, es ist leider in der Politik nicht der Fall, Herr Dr. Schweitzer. Bleiben wir bei der Musik. Ja. Es nutzt nichts, in Paris für Reger und die vielversprechenden jungen deutschen Organisten Generationen aufmerksam zu machen. Wozu? Regers Werke sind auf der Orgel von Notre-Dame oder der von Saint-Sulpice unausführbar. Und Widors Symphonien sind auf deutschen Orgeln auch noch mit einer gewissen Vergewaltigung des Wesens und der Anlage des Instruments wiederzugeben. Also, sagt jeder Teil, taugt die Orgel des anderen nichts? Dabei kennt keiner des anderen Orgel. Verstehen Sie, Herr Gülker? Ja, das ist typisch Deutschland und Frankreich. Aus der Durchdringung beider Geistesrichtungen wird neues Leben hüben und drüben entstehen. Herr Gülker, ich muss jetzt spielen. Sie können sich ja weiter mit Herrn Schickele unterhalten. Herr Schickele, Sie beobachten noch das Elsass aus der Ferne. Sie sind aber kein Alemanne. Nein, ich komme aus Westfalen. Ich bin ein, wie sagen Sie, Neigschmeckter. Ich möchte mich aber gerne weiter auf Elsässisch unterhalten. Das sollte kein Problem sein, Monsieur Schickele. Ich wohne ja schon länger in Alemannien. Und die Zuhörer, die verstehen Elsässisch. Das freut mich. Ja, jetzt aber los. Ich habe ja gesagt, Sie wohnen in Badenweiler und Sie beobachten das Elsass aus der Ferne. Bitte sehr, Herr Gülger. Von ferne Kokerezze. Von meinem Arbeitszimmer aus in Badenweiler sehe ich Zuna hinter im Grand Ballon großer Belgien und Vorditsch untergehen. Ich habe jetzt an die politische Situation der Elsässer gedacht. Sind die Elsässer von den Franzosen enttäuscht, nachdem sie 1918 so begeistert empfangen haben? Das kann man sagen. Franzosen haben den Elsässer einfach die elsässische Zunge abgeschnitten, noch im Krieg. Wollen die Elsässer wieder deutsch werden? Aber auch schon. Ja, die Autonomisten. So nennt man sie doch, oder? Es gibt verschiedene Autonomisten. Eine kleine Minderheit findet sogar da Hitler gut. Aber die meisten Elsässer wollen schon Französisch bleiben, bestehen aber auf eine gewisse Autonomie in puncto Sprachen und Religion. Das verstehen die Pariser nicht. Diese Autonomisten wurden doch sogar eingesperrt. Das stimmt. Aber das Volk hat sie direkt aus dem Gefängnis ins Parlament in Paris gewählt. Sind Sie auch Autonomist? Quatsch! Ich bin Europäer und Weltbürger und verteidige ein geistiges Elsässertum. Mehr Elsässer soll ein Brücke bilden zwischen Deutschland und Frankreich. Goethe hat mir ein Haus geschenkt, sagte Schweitzer, als er 1928 mit dem Goethe-Preis der Stadt Frankfurt ausgezeichnet wurde. Er ließ sich ein Haus bauen in Günzbach im elsässischen Münstertal, wo er seine Kindheit verbracht hatte. Das Sekretariat des Weltenbummlers Schweitzer wurde also in Frankreich eingerichtet. Das war ihm recht, denn inzwischen wurden die Nazis immer lauter in Deutschland. Am 22. März 1932 hielt Albert Schweitzer in der Frankfurter Oper die Gedenkrede zum 100. Todestag Goethes. Meine Damen und Herren, Dr. Albert Schweitzer. Des Hinscheidens Goethes gedenken wir in der gewaltigsten Schicksalsstunde, die für die Menschheit geschlagen hat. Gebt das Ideal persönlichen Menschentums nicht preis, auch wenn es den Verhältnissen, wie sie sich ausgebildet haben, zuwiderläuft. Bleibt Mensch mit eigener Seele. Die Honoratioren verließen schweigend das Opernhaus. Ohne Applaus. Einmal denken Sie, als Deutsche und Sie wissen, was Sie zu tun haben. Noch vor 1933 hatten die Nationalsozialisten den Elsässer René Schickele auf ihrer schwarzen Liste. In einem Artikel der Deutschen Treue, einem Organ des Nationalverbandes Deutscher Offiziere, wurde Schickele als elsässischer Jude, Pazifist und Vaterlandsverräter beschimpft. Er war nicht Jude, aber er war ein eingefleischter Pazifist. Nachdem die kaiserliche Polizei ihn schikanierte, als das Elsass noch zu Deutschland gehörte, war er 1915 in die Schweiz geflüchtet. Pazifisten waren aber auch nicht gern in Paris gesehen. Dort galt Schickele als deutscher Agent. Also eine typisch elsässische Situation. Er saß zwischen den Stühlen. Tommy Ungerer würde es wie folgt beschreiben. Für die Elsässer sind die Toiletten immer besetzt. Die Zeiten werden verdammt ernst. Die Hakenkreuzspinne ist die giftigste aller bekannten Arten. Schickele verließ Deutschland endgültig im Herbst 1932, noch vor der Machtübernahme der Nazis. Politisch war der Elsässer hellsichtiger als sein Freund Thomas Mann, mit dem er später im südfranzösischen Sanary-sur-Mer zusammen mit anderen Exilanten wie Ludwig Marcuse, Leon Feuchtwanger, Bertolt Brecht, Franz Hessel und Franz Werfel auf bessere Zeiten wartet, die so nie kommen werden. Nach der Machtübernahme der Nazis schreibt der Elsässer am 16. April 1933 in den blauen Heften. Nach wie vor werden jedoch die Juden die Prügelknaben abgeben und das teuflische Spiel kann nicht gut anders enden als mit der Ausrottung der Juden oder mit dem Zusammenbruch des Hakenkreuzes. Wird es über kurz oder lang für die neuen nationalsozialistischen Machthaber brenzlig, kommt der polnische Krieg und schmilzt das Volk zu einem Block zusammen. Im November 1935 werden Schickeles Bücher beschlagnahmt und verbrannt. Dieser Mann wird heute noch von elsässischen Intellektuellen als nazifreundlich betrachtet. Beim Urwald-Doktor waren die Nazis vorsichtiger. Goebbels hat ihn sogar eingeladen zu einer Konzerttournee in Deutschland. Er unterschrieb mit deutschem Gruß. Schweizer lehnte ab, mit zentralafrikanischem Gruß. Danach wurde das Haus in Königsfeld beschlagnahmt. Helene Schweizer und Tochter Rena hatten Deutschland schon verlassen und befanden sich in Lausanne in der Schweiz. Schweizer besuchte nie wieder Deutschland vor Kriegsende, traf aber nochmal René Schickele vor dem Krieg in Günzbach. Hast du gehört, Peri, was unserem Heide geworden ist? Er ist doch tatsächlich Rektor geworden von der Freiburger Universität und hat den jüdischen Professor abgesetzt. Ja, und hat zugeschaut, wie deine Bücher verbrennt vor der Sinn, René. Sogar seine Liebste, die Hannah. Hannah Arendt? Ja, hat er verraten. Wie kann so ein intelligenter Mensch das Führerprinzip verteidigen? Und glaube ich, dass die Deutschen ein Herrenhäuser sind. Keine Herrfurcht vor dem Leben, Peri, wie du das sagst. Ja, erinnerst du dich, René, was ich dir in Königsfeld gesagt habe? Die Heimat als Falle. Natürlich. Wenn der Krieg ausbricht, schluckt der Hitler selbst aus, ohne zu zucken, als deutsche Heimat. Er wartet auf die Papiere für Amerika. Und mein Chef in Bordeaux wartet auf mich Richtung Afrika. Wir treffen uns wieder in Ginspa, noch im Krieg, René. Abgemacht, Peri. Im Februar 1945 meldete sich Martin Heidegger beim Volkssturm und wollte in Breisach das deutsche Elsass verteidigen. Ein Treffen in Günzbach gab es nicht mehr nach dem Krieg. René Schickele starb in Südfrankreich am 3. Januar 1940, kurz vor seiner Ausreise in die USA. 1947 wurde in Baden-Baden eine Gedenktafel angebracht. Sein Herz trug die Liebe und Weisheit zweier Völker. Der Krieg ist zu Ende. Das Europa, von dem René Schickele geträumt hatte, entsteht auf den Friedhöfen beider Weltkriege. Die Alliierten belegen Martin Heidegger mit einem Berufsverbot. Der Philosoph sinniert vor seiner Hütte in Todtnauberg. Der Feldweg. Aber der Zuspruch des Feldweges spricht nur so lange, als Menschen sind, die in seiner Luft geboren, ihn hören können. Sie sind Hörige ihrer Zukunft, aber nicht Knechte von Machenschaften. Tag, Herr Professor. Guten Tag, Max. Der Mensch versucht vergeblich, durch sein Planen den Erdball in eine Ordnung zu bringen, wenn er nicht dem Zuspruch des Feldweges eingeordnet ist. Heute in unserer Sendung Daheim zwischen Schwarzwald und Vogesen unser Gast Martin Graff aus dem elsässischen Münstertal. Herr Graff, Sie haben Albert Schweitzer persönlich gekannt? Doch, stimmt. Haben Sie vielleicht ein Souvenir, eine Begegnung, die Sie geprägt hat? Ja. Zum Beispiel Straffer mit Albert Schweitzer und die Königin Elisabeth von Belgien. Sie haben die Königin Elisabeth von Belgien getroffen? Es ist so gesehen, Herr Gülker. Ich habe Fußball gespielt, vor unserem Hüsterheim in Stutzwig. Und da kommt ein langes, schwarzes Auto zu fahren. Ich habe direkt mit dem Ball aufs Auto geschossen, ohne Absicht. Das Auto hat gebremst, der Chauffeur ist ausgestiegen und hat mir angebrüllt. Espèce de chenapan! Chenapan? Wackes. Schlitzohr. Und da ist der Doktor euch ausgestiegen und hat mir gesagt, Ja, weil du musst aufpassen, wenn du Fußball spielst auf der Straße. Da kann schnell etwas passieren. Und meine Mama ist dazugekommen. Oh, Herr Doktor, excusez, Martin. Ich hoffe, dass das Auto kein Bill hat. Das ist ja Marie-Louise. Bonjour, Marie-Louise. Und der Doktor hat der Mama einen dicken Schmutz gegeben. Denn er hat die Mama gut gekannt. Sie hat immer für die Psyra vom Dr. Ginsberg gekocht. Mache nicht Sorgen, Marie-Louise. Es ist nur halb so schlimm. Die Königin ist auch noch ausgestiegen. Oh, ce n'est pas grave, Madame Marie-Louise. Albert le chauffeur va réparer la bosse. Est-ce que vous permettez que nous emmenions votre fils Martin manger dans une ferme auberge? Mais votre Altesse... Mon pas ist schon offen. Also hat sie mich mitgenommen. Und wir hat zusammen das Medaillengasse in der ferme auberge vom Schupferer mit Blick auf den Schwarzwald und auf die Alwa. Ernest, der Besitzer der Fermauberge, ist nur an unseren Tisch gekommen und hat dem Doktor und der Königin ein Ständchen gespielt. Beide sind aufgestanden, haben angefangen zu tanzen. Die Gäste haben geklatscht, wie immer Konzert vom Doktor. Die Beziehung zwischen Jean-Paul Sartre und Martin Heidegger ist bekannt. Der französische König der Existenzialisten betete Heidegger an. Zu seinen Lebzeiten wurde Heideggers Nähe zu den Nazis in Frankreich übersehen. Total unbekannt beim Publikum ist die familiäre Beziehung von Jean-Paul Sartre zu Albert Schweitzer. Die Mutter von Jean-Paul Sartre, Anne-Marie Schweitzer, war die Tochter von Charles Schweitzer, Deutschlehrer in Paris, Bruder des Vaters von Albert Schweitzer. Da der Vater von Sartre früh starb, hat ihn Opa Carli, wie Sartre den Großvater liebevoll nannte, sozusagen intellektuell großgezogen. Ohne Großvater Carli wäre Sartre vielleicht nicht Sartre geworden. Dank Großvater Carli und seiner Mutter Anne-Marie ist Sartre als französischer Alemanne zu bezeichnen. Über seine Beziehung zum Elsass, schon als Kind, schrieb Sartre in seiner Autobiografie Les Mots die Wörter: Ich war 9 Jahre alt. Meine Mutter kaufte mir Hefte, die alle gleich aussahen. Auf ihrem violetten Deckel sah man eine behelmte Jeanne d'Arc als Zeichen der Zeit. Unter dem Schutz der Jungfrau von Orléans begann ich die Geschichte des Soldaten Perron. Er entführte den Kaiser, brachte ihn gefesselt in unsere Linien, forderte ihn dann vor versammeltem Regiment zum Zweikampf heraus, warf ihn zu Boden und zwang ihn, nachdem er ihm das Messer an die Kehle gesetzt hatte, einen Schandfrieden zu unterzeichnen und uns Elsass-Lothringen zurückzugeben. Ich war Katholik und Protestant, vereinigte den kritischen Geist mit dem Geist der Unterwerfung. Mein Großvater hat gut gearbeitet, dass ich alle katholischen Priester für sonderbare Tiere hielt. Sie waren mir aber fremder als die protestantischen Pfarrer wegen ihrer Kleidung und wegen des Zölibats. Ich sollte der Rächer werden. Ich sollte meinen Großvater rächen. Ich, der Enkel eines Elsasser und gleichzeitig eine richtige Franzose aus Frankreich. Karl würde dafür sorgen, dass ich ein umfassendes Wissen erwarb. Dann würde ich mich ins gemachte Bett legen können. In meiner Person würde das gemachterte Elsass einziehen in die École Normale Supérieure, glänzend alle Examina bestehen und fürstlich zu enden als Literaturprofessor. Ich würde auch einmal ein Schildwahrer der Kultur werden, wie Charles Schweitzer. Herr Graf, Sie sind nicht nur Albert Schweitzer als Kind begegnet, Sie sind auch später seinen Fußstapfen gefolgt, dieselbe Schulbank in Münster, Münster, sagt man auf Elsässisch. Münster auf Elsässisch. Münster, Stift in Straßburg, das Schweitzer auch besucht hat. Ich glaube sogar das gleiche Zimmer. Das gleiche Zimmer. Aha. Weiter dann als Theologiestudent an der Straßburger Uni, später als evangelischer Pfarrer. Hm. Damit genug, Herr Gülker. Ich kann weder Orgel spielen noch Blindarm heraus operieren. Ja, ja. Dafür kannten Sie aber Jean-Paul Sartre persönlich. Dessen Mutter war ja eine Cousine des Urwalddoktors. Ich habe im Schweizer Museum in Günzbach einen Brief gelesen von Sartre an Schweizer. Darf ich es mal kurz vorlesen? Cher oncle, je me permets de t'envoyer un exemplaire de mon dernier livre, L'être et le néant. Avec mes meilleures salutations, en espérant te revoir bientôt, Jean-Paul. Haben Sie gut gesprochen. Ja, muss man vielleicht gar nicht übersetzen. Auf jeden Fall war es die Widmung für das berühmteste Werk des Philosophen Jean-Paul Sartre, das Sein und das Nichts, L'être et le néant. Respekt. Ja, das habe ich aber meiner Oma Caroline zu verdanken. Die Oma hat ein Poli, also Jean-Paul auf Elsassisch. Der Poli. Ja, der Poli. Schon in Paris kennengelernt. Noch vor dem Krieg. Durch die Familie Schweizer, ne? Mhm. Der Poli hat seine Ferien mit der Simone de Beauvoir, seiner Frau immer in Venedig verbracht. Ich habe als Kind einmal dürfen mitfahren. Aha. Wir haben in einem wunderbaren Hotel gewohnt, im Papadoli Venezia. Oh, oh la la, das ist aber eine gute Adresse. Ja, ja, nicht weit vom Platz San Marco. Aha. Und die Oma Caroline hat im Sartre Sein und Zeit von Martin Heidegger übersetzt. Und ich bin mit der Simon Schäfer gefahren, mit einer Gondole, die aussah wie eine durchgeschnittene Banane. War Ihre Oma Caroline Philosophin? So halber, Autodidaktin. Aha. Gut, ich kann nicht gerne mitreden. Viel zu klein gewesen. Aber ich erinnere mich, als es oft gefunkt hat zwischen Sartre und Oma. Denn Caroline hat ihm vorgeworfen, als er ein Nazi anhimmelt. Der Dr. Martin Heidegger ist doch gerne die Jude gesehen und hat das Führerprinzip gut gefunden. Mhm. Die Oma hat sehr viel mitgeholfen im Kapitel Le Moi et le Circuit de Liebseite. Auf Deutsch bitte? Ich und ihr im Karussell macht ihr ohne mich. Ja, das verstehe ich schon etwas besser. Ich darf nicht verraten, Monsieur Gülger, als wir das Buch von Sartre, L'être et le néant besser auf Elsassisch versteht als auf Französisch. Das hat sogar der Albert Schweizer gesagt. Ja? Oma Caroline hat den Titel auf Elsassisch wie folgt übersetzt. L'être et le néant gehüpst wie gesprungen. Das verstehe ich euch. Ja, das versteht man in der Tat, ja. Vielleicht hören wir jetzt ein wenig Bach. Ich danke Ihnen, Dr. Schweizer, dass Sie sich einverstanden erklärt haben, an unserer Sendung die unmögliche Talkshow teilzunehmen. Trifft sich gut. Ja. Das neue Museum in Gunsbach wird bald eingeweiht. Felicitation, ja, meine Glückwünsche. Ich habe gehört, dass auch eine Statue von Ihnen, von Albert Schweizer, in Straßburg vor der Thomaskirche ihren Platz finden wird. Da würde ich jetzt mal sagen, endlich. Hm? Ich bestehe nicht darauf. Ich finde es selbstverständlich. Schließlich ist Ihr Spital in La Barrene immer noch aktiv. Warum eigentlich hat es so lange gedauert, The Greatest Man in the World, ich denke da an den Titel des Live-Magazins 1947, war in Straßburg bis heute nicht als Statue vertreten? Eine lange Geschichte. Mein Kampf gegen die Atombombe gefiel noch nie den Franzosen. Die damals, als ich den Friedensnobelpreis erhielt. Warten Sie, das war 52. Voll im Atomrausch waren. Ja. Und der hat noch nicht aufgehört. Mhm. Ich habe damals mit nicht weniger als 9.325 Wissenschaftlern gegen die Atomversuche protestiert. Und in Oslo im Radio mehrere Appelle gegen die Bombe veröffentlicht. Ja, ja. Die Franzosen träumen heute nach Tschernobyl und Fukushima sogar davon, Super-AKWs zu bauen. Sie haben noch nicht verstanden, dass Atom nicht beherrschbar ist und ein einziger Unfall in Westeuropa uns alle ausradieren kann. Es gruselte mir, als ich hörte, dass sie nicht einmal fähig sind, den Atomdeckel richtig zu schweißen. Ja. Die Franzosen verstehen nicht, dass die saubere Bombe nur für das Schaufenster ist. Ja. Übrigens, gibt es das AKW von Fessenheim immer noch? Nein, nein, nein. Es wurde am 29. Juni 2020 um exakt 23 Uhr nach 47 Jahren Laufzeit abgeschaltet. Halleluja. Wie sehen Sie den Unterschied zwischen der deutschen und der französischen Sprache? Französisch sprechen ist für mich wie auf wohlgepflegten Wegen eines schönen Parks zu spazieren. Deutsch gleicht einem herrlichen Wald. Ja, in dem man sich dann leicht verlieren kann. Sie sagen es. Aber meine Muttersprache war Elsässisch, also ein deutscher Dialekt. Ich bin zweisprachig aufgewachsen. Mhm. Meine Eltern sprachen auch Französisch mit mir. Und wie steht's mit Jean-Paul Sartre, der zu ihrer Familie ja gehörte, Heidegger verehrte und der übrigens 1964 auch als Nobelpreisträger ausgezeichnet mit worden ist. Mit dem Literaturnobelpreis. Ja, ja, zwei Nobelpreisträger in einer Familie. Es ist selten genug, um es zu erwähnen. Er hat ihn allerdings dann abgelehnt. Was heißt allerdings, Herr Gülker? Wenn er das Geld nicht brauchte, hätte er es Lambarene schenken können. Ja. Ich habe es ihm genauso geschrieben aus Lambarene. Und? Hat er geantwortet? Ja, mit «Cher Oncle, tut mir excuse, je n'y ai pas pensé». Und auf Deutsch würde das heißen? Ich habe nicht daran gedacht. Hm. Peinlich. Peinlich und dumm. Ja. Wir waren politisch nie auf derselben Linie. Als junger Philosoph, auch noch während des Krieges, war er politisch sozusagen unterentwickelt. Später liebäugelte er mit den Kommunisten, obwohl die Deportationen unter Stalin schon bekannt waren. Lieber war mir die Haltung von Albert Camus. Ha, noch ein Nobelpreisträger. Mhm. Literatur-Nobelpreisträger, ja. Ja, ja. 1957, mhm. Nur 5 Jahre nach mir. Albert Camus war ein heller Kopf, der sich nicht verführen ließ und übrigens mit Sartre brach. Ah, ja. Seine Philosophie hatte sehr viel mit meinen Ansichten zu tun. Ehrfurcht vor dem Leben. Das genau. War's, gell? Er sprach zwar mehr von Solidarität unter den Menschen, aber dies kommt auf dasselbe raus. Er wetterte gegen die Folgen des Kolonialismus. Darf ich Sie da unterbrechen, Herr Dr. Schweizer? Sie selbst wurden zu Lebzeiten als Kolonialist angegriffen. Ich? Kolonialist? Ja. Vor dem Ersten Weltkrieg habe ich schon in meinen Straßburger Predigten gegen die Vernichtung der Hereros in Namibia durch die Soldaten des Kaisers gewettert. Ja, ja. Wenn die Reifen der Automobile sprechen könnten, schrieb ich zwischen beiden Kriegen, eine Anspielung auf die Gummiexporte aus Kongo mit ausgebeuteten Afrikanern. Ja, ja. In Zwischen Wasser und Meer, schrieb ich, die Völker, die Kolonien besitzen, müssen also wissen, dass sie damit zugleich eine ungeheure humanitäre Verantwortung gegen die Bewohner derselben übernommen haben. Nennen Sie das Kolonialismus? Ich wollte ja nur Ihre Kritiker auch mal erwähnen, gell? Schon gut, Herr Gülker. Wenn ich Sie da ganz kurz unterbrechen darf, ich höre gerade, wir haben eine ganz aktuelle Meldung, da müssen wir kurz reingehen und wir können uns danach weiter unterhalten. In Berlin haben nach Schätzungen der Polizei etwa 38.000 Menschen gegen die Corona-Politik der Regierung demonstriert. Bei einer Kundgebung an der Siegessäule forderten sie das Ende der Hygieneregeln und den Rücktritt der Regierung. Am Rand der Proteste kam es immer wieder zu Krawallen. Die Polizei setzte Pfefferspray ein. So viel zur Aktualität, Herr Dr. Schweizer. Ich nutze aber die Gelegenheit, Sie zu fragen. Meinen Sie, dass unser Alltag sich nach der Pandemie verändern wird? Überhaupt nicht. Nein? Denken Sie an den Roman von Josef Roth, Das falsche Gewicht. Nach der tödlichen Cholera-Pandemie lebten die Menschen weiter wie vorher. Ah ja. Vielleicht noch ein Wort zu René Schickele. Schickele hat uns zu früh verlassen. Schon 1940. Eine tragische Figur. Verfolgt von den Nazis, missverstanden bis heute von den Elsässern, vergessen von den übrigen Franzosen. Er verzweifelte und saß wirklich zwischen allen Stühlen. Er war Opfer eines Burnouts, wie man heute sagen würde. Sein geistiges Elsässertum blieb ein Traum. Ludwig Marcuse sagte von ihm, er ist höllisch intelligent. Er hatte nicht das Glück, mit der Musik durch die Welt zu reisen wie ich, aber ich schätzte ihn sehr. Sie wissen, was Thomas Mann über sein Hauptwerk »Das Erbe am Rhein« schrieb. Nein. René Schickeles elsässische Romantrilogie kann für immer als das mit feiner und starker Künstlerhand gebildete Standardwerk elsässischer Landschaft und elsässischer Lebenslage gelten. Thomas Mann, immerhin. Von Gaudi bis Cosima Wagner, von Stefan Zweig bis Königin Elisabeth von Belgien. Sie haben ja so viele Menschen getroffen. Aber eine Bekanntschaft, Herr Dr. Schweizer, eine Bekanntschaft hat mich doch überrascht. An wen denken Sie? An Ingrid Kaven, die Frau von Rainer Werner Fassbinder und die Muse von Yves Saint Laurent. Wie kam es denn zu der Bekanntschaft mit Ihnen? Als 13-jähriges Mädchen litt sie unter Asthma und erholte sich in Königsfeld. Ja, das erinnere ich mich ganz genau. Er war ja schon sehr berühmt damals und eines Morgens auf dem Schulweg habe ich auf dem Trottoir gegenüber vor der Post Albert Schweizer gesehen mit einem Leiterwägelchen, auf den ein Riesenberg von wahrscheinlich internationaler Post lag. Und dann war ich ihm gegenüber und zwar auf der Empore und ich also die Ehre hatte, da Solo zu singen aus einer Bach-Motette. Und zwar, das war Jesu meine Freude. Jesu meine Freude, meines Herzens Weide. Die junge Ingrid sang vor der Gemeinde wundervoll. Jesu meine Freude, mein Herzens Weide, Jesu meine Zier. Herr Dr. Schweizer, darf ich Ihnen noch eine allerletzte Frage stellen? Wenn Sie es schaffen. Erika, die Organistin der Herrnhuter Gemeinde in Königsfeld, hat erzählt, dass Sie immer mitten auf der Straße durch Königsfeld gelaufen sind. Warum dadurch einen Verkehrsunfall riskieren? Weil die Leute mich auf dem Bürgersteig dauernd angesprochen haben. Ich wollte meine Ruhe haben. Ja, dann danke ich Ihnen für das Gespräch, Dr. Schweizer. Klaus Gülker und Martin Graf treffen sich ein letztes Mal in den Vogesen in der Fermoberge Schupferen, wo der kleine Martin zusammen mit Albert Schweizer und Königin Elisabeth von Belgien einen Nachmittag verbrachte. Herr Graf, als Theologe sind Sie ja geübt, in Bildern zu sprechen. Ich hoffe. Ja, nach diesem alemannischen Rundgang darf ich Sie noch um eine letzte Geschichte bitten, die mit den französischen Alemannen zu tun hat. Das sind ja die Elsässer. Ihr Bild mit dem alemannischen Rundgang gefällt mir sehr, Herr Gülke. Mhm. Aber eine alemannische Achterbahn trifft die Situation noch besser. Schauen Sie, die Elsässer waren zur Kaiserzeit deutsche Staatsbürger. Haben wir ja schon erwähnt. Dadurch galten sie in Frankreich als Vaterlandsverräter. Wie viele Elsässer wurde auch Albert Schweitzer in Südfrankreich in ein Gefangenenlager einquartiert. Am 12. Juli 1918 wurden die gefangenen Elsässer entlassen und über die Schweiz ins Elsass zurückgeführt. Zwischen Tarascon und Lyon wurde der Zug angehalten. Dazu Albert Schweitzer selbst. Bitte? Als der Station die Ankunft und der Aufenthalt eines Train d'interne, Zug mit Gefangenen, gemeldet wurde, meinte das Komitee, das sich zur Fürsorge für jene durchreisenden Vertriebenen gebildet hatte, es handle sich um diese, und wurde seines Irrtums erst gewahr, als die Essenden statt Französisch Elsässisch sprachen. Die Situation war so komisch, dass auch das getäuschte Komitee zu guter Letzt ins Lachen kam. Das Schönste an der Sache aber war, dass die meisten von uns, da alles so schnell vor sich ging und sie vollauf mit Essen beschäftigt waren, von dem Vorgang nichts gemerkt hatten und in der guten Meinung davonfuhren, einem ihnen zugedachten Essen die gebührende Ehre angetan zu haben. Eine schönere Parabel, Herr Gülker, kann es gar nicht geben. Mhm. Die Elsässer sitzen immer am falschen Tisch. Noch schlimmer. Sie merken es nicht einmal. Sie verwechseln dorn die Gastgeber. Und wenn sie diese zufällig einmal nicht verwechseln, werden sie als Gäste von den Gastgebern verwechselt. Kurzum, die Elsässer werden immer für diejenigen genommen, die sie gar nicht sind. Ohne dass sie es merken. Und wenn sie es merken, ist es zu spät. Oder sie können nichts mehr daran ändern. Wie sagt der Poet? Hänge deine Wurzeln an die Luft und klettere auf die Sterne. Raus aus deinem Loch, raus aus deinem Keller, raus aus deinem Käfig, raus aus deiner Angst. Hänge deine Wurzeln an die Luft und klettere auf die Sterne. Erst dann blickst du über die Grenzen ins andere Land, ins andere Herz. Erst dann blickst du über die Grenzen ins eigene Land, ins eigene Herz. René Schickele starb in Vence, Frankreich, am 31. Januar 1940, im Alter von 57 Jahren. Albert Schweitzer starb in Lambarene am 4. September 1965, im Alter von 90 Jahren. Martin Heidegger starb in Meßkirch am 26. Mai 1976, im Alter von 87 Jahren. Jean-Paul Sartre starb in Paris am 15. April 1980, im Alter von 75 Jahren. Das alemannische Quartett. Elsässisches Mundart-Hörspiel von Martin Graf. Es sprachen René Schickele, Francis Freiburger, Albert Schweitzer, Luc Schillinger, Martin Heidegger, Volkmar Staub, Jean-Paul Sartre, Arthur Gander. In weiteren Rollen Francis Freiburger, Arthur Gander, Martin Graf, Klaus Gülker, Christian Hahn, Uta Maria Heim, Claudia Hübschmann, John Krohl, Ulrich Lampen und Anne von Linstow. Und als Gast Ingrid Kafen. Ton und Technik Norbert Vossen und John Krohl. Besetzung Silvia Böttcher. Regieassistenz Philipp Mainz und Nicole Paulsen. Regie Martin Graf. Produktion Südwestrundfunk 2020. Redaktion und Dramaturgie Uta Maria Heim.